schwarze Seele, untoter Körper, blutgetränkter Hass, nutzlos, wie ein Waschlappen. Nutzlos, wie ein Waschlappen. Hey Mann, wir sind die Black Snakes. Schwarz, verstehst du? Und du bist irgendwie wie ein Waschlappen. Heißt das, ich bin raus aus der Band? Ja, verdammt! Dann gründe ich eben meine eigene Band. Mit Blackjack und Nutten. Schwarze, untote, blutgetränkte Waschlappen. Schwarz, untote, ja. Blutgetränkt. Jetzt haben wir die Schnauze.